Ihr hört den Sunday Service zu Empfang in Hamburg beim freien Sender Kombinat FSK und auch zu hören bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle und Radio T in Chemnitz. Die zweite Stunde, hier geht's weiter mit den Konzerttipps. Eure Vorsage noch ab, was das gerade eben war. Reckless Kelly hörten wir, eine Band aus Austin, Texas, die natürlich aus dem Amerikaner- und Country-Umfeld kommt und so ein bisschen als Referenzband gilt. Long Night Moon, ihr neuestes Album, davon war der Track Idaho zu hören. So, mit Konzerten geht's weiter, wie gesagt. Viel habe ich nicht die Woche, langsam kommt das Winterloch, aber für mich kein Problem. Ich habe genug Platten hier für euch noch zu spielen bis Ende des Jahres. Bevor dann im Januar, am 6. Januar, der Jahresrückblick kommt, schon mal merken für euch 3 Stunden lang beste Musik aus 2013. Mir fallen schon so einige Platten ein, die ich da spielen könnte. Wenn ich genauer nachforsche, kriege ich sicherlich auch richtig viel gute Sachen zusammen. Wohl auch manchmal hier und da ein paar Hänger drin waren, gebe ich ehrlich zu. Das Jahr war nicht das Beste musikalisch, aber ich glaube, unterm Strich kann man doch zufrieden sein. Egal, das so am 6.1. Jahresrückblick, weiter geht's mit Konzerttipps. Und wir fangen an mit Thea Hjelmeland, eine Künstlerin aus Norwegen kommt sie. Spielt in Hamburg in der Astra-Stube am Dienstag, den 10. Dezember. Hier kommt ihr Track All the Times. Hjelmeland aus Norwegen mit ihrem Track All the Time. Ihr könnt die Dame live erleben am Dienstag, den 10. Dezember in der Astra-Stube. Und ebenfalls dabei ist eine Band oder ein Projekt namens Il Tempo Gigante. Das ist wirklich etwas, was aus, weiß ich nicht, Italien, Frankreich, wahrscheinlich eher Spanien, Portugal kommt vom Namen her, sondern es kommt aus Dänemark. Hinter Il Tempo Gigante verbirgt sich ein gewisser Rolf Hansen, Der trat 2011 beim Spot Festival auf, so ein Festival in Dänemark, wo es viele gute neue dänische Bands zu sehen gibt. Und dann wurde er krank und konnte 2 Jahre lang überhaupt nicht mehr auftreten. Und jetzt ist es sein allererstes Konzert. Er wird bestimmt Lampenfieber haben und ihr dürft dabei zuschauen, wie er musiziert und das wahrscheinlich ziemlich gut hinkriegen wird. I'll Let You Go. Hier kommt Il Tempo Gigante. So stop and think about it again. Wouldn't you help such a careless child on its way? So stop and pray that heaven has sent someone to clean up this mess that we made. About time for you to let me change your mind. You are all I care for. I'll let you go your own way. I'll let you go your own way now. We got someone to blame. Feel the cold evidence. This is what I made of you. This world count me in. Close your eyes, there is no reason at all to dream of yourself as you were yesterday. Tempo Gigante. I'll Let You Go ist dieser und der Herr hier aus Dänemark spielt zusammen mit Herr Hjelmeland aus Norwegen am Dienstag, den 10.12. in der Astra-Stube. Am gleichen Tag gibt es eine Packung französische Musik im Turmzimmer im Übel und Gefährlich. Dort treten auf einmal Askehoog und dann Buridan von Buridan. Hier ein Track für euch, der heißt Parfait ou Recul. Me panique pour quoi ce qui paraît ordinaire a des allures d'équilibre précaire au sempiternel. Que choisir, que faire? Le silence qui s'ensuit me désespère. Je veux pas savoir, je veux pas connaître les suites. Merci, mais l'issue n'est pas ce qui m'excite. Se convaincre des choses, puis de leur contraire. Aller se paumer, et comment satisfaire ce besoin du toujours plus, toujours plus vert. Où c'est le plus ridicule. Parfois on recule de peur que les choses basculent. On recule, on recule. Parfois on recule. Je veux pas savoir, pas qu'on m'explique que ce déroulement suit la logique. Qu'il faut que la transition opère. Un peu de patience, y'a rien d'autre à faire. Que plus tu freineras tes quatre fers et plus tu en feras un enfer. Mais parfois on recule, la peur de l'échec ou celle du ridicule. Parfois on recule, de peur que les choses se basculent. Savoir, je veux pas connaître la suite. Donc soit je m'arrête, soit je m'implique. On voudrait bien qu'il arrive quelque chose. Se résoudre à des fins même à l'apothéose. Casser la routine pour que la roue tourne. Pas rater le tir et repartir pour un. Casser la routine pour que la roue tourne. Pas rater le tir et repartir pour un tour. La peur de l'échec ou celle du ridicule. Parfois on recule de peur que les choses basculent. On recule, on recule. Parfois on recule. Parfois on recule. Mais parfois on recule. La peur de l'échec ou celle du ridicule. En Recul, das war Buridan. Die Dame spielt zusammen mit einer Band namens Askehoog. Und zwar am Dienstag, den 10.12. im Übel und Gefährlich. Das Ganze im Rahmen der Franco-Musik-Tour. Französische Bands zusammen unterwegs. Wahrscheinlich noch gefördert von diversen staatlichen Einrichtungen, das Ganze. Am Mittwoch dann im Hafenklang spielt Vex Ruffin. Hier kommt sein Track Prime on My Life. Thank you. Das war Vex Ruffin mit seinem Track Prime of My Life. Vex Ruffin ist ein philippo-amerikanischer Künstler, glaube ich, irgendwo aus der kalifornischen Ecke kommt und ist ein bisschen vom Stil her Musik macht, ja, so Post-Punk, Mobile Giants von dem Basslauf her, bisschen Suicide, bisschen Throbbing Gristle dabei, ein bisschen Elektro- und Proto-Punk-Sounds sozusagen. Das macht er ziemlich gut auf seinem, ich glaube sogar Debütalbum Vex Ruffin einfach nur betitelt und stellt das Ganze live vor. Am Mittwoch, den 11. Dezember im Hafenklang. Hier nochmal ein Track von Ihnen, One Day. One Day, also der gewonnene Tag, nicht One Day, sondern One Day von Vex Ruffin. Ihr könnt den Knaben live erleben im Hafenklang. Mittwoch ist es der 11.12. könnt ihr ihn unten am Hafen live erleben. Dann kommen wir zu Donnerstag, den 12. Dezember. Auf Kampnagel spielt Agnes Obel, die Dame und ihr Klavier, hier zu hören mit dem Track Dorian. Thank you. Das war Agnes Obel mit ihrem Track Dorian. Agnes Obel kommt aus Dänemark, aus Kopenhagen, wohnt aber seit langer, langer Zeit schon in Berlin und hat gerade eben erst vor kurzem mit Aventine ihr zweites Album veröffentlicht, was sogar in den Charts war, in Dänemark auf Platz 1, in Deutschland immerhin auf Platz 24. Finde ich schon ganz beachtenswert, dass solche Musik dann auch irgendwie zumindest kommerziell ein bisschen erfolgreich ist. Und sie spielt live am Donnerstag, den 12. Dezember auf Kampnagel. Das ist auch Konzerttipp der Woche vom Sunday Service, weil sie eine große Künstlerin ist, tolle Musik macht und auch live das Ganze vor allen Dingen auf Kampnagel gut hinpasst und sehr, sehr sehenswert ist. Hier ein weiterer Track von Agnes Obel, Tocker. Track von Agnes Obel, Tocker. Also sie singt nicht nur und instrumentiert ihre Songs ein bisschen weitreichender, sondern manchmal wirklich nur Klavier mit ein paar Anschlägen und schon ist das Ganze fertig, reduziert und schön gemacht. Agnes Obel spielt live am 12.12., das ist Donnerstag auf Kampnagel. Das Ganze ist hier Konzerttipp der Woche. Ebenfalls Donnerstag ist Gutz in der Stadt. Oliver M. Gutz ist bekannt als Sänger und Kopf der Aeronauten und hat gerade eine tolle Soloplatte rausgebracht. Der beste Freund des Menschen heißt der. Ich war ein bisschen skeptisch, weil letzte Platte der Aeronauten fand ich dann auch eher langweilig und nicht mehr so gut, lange nicht mehr so gut wie älteres Zeugs. Das neue Gutz-Album kann man gerne wieder einsortieren im Plattenregal. Hier kommt er mit dem ganz tollen Titel Drogen nehmen und rumfahren. Wir haben kein Problem, von dem wir erzählen wollen. Wir haben eigentlich gar keins. Wir haben auch gar nichts Besonderes zu tun. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Keine Gratiszeitung und auch den Anbieter nicht wechseln. Und unsere Klamotten stinken nur von außen. Tut uns leid, wir sind breit. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Ich und du, wir sind zu. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Lass uns Drogen nehmen und rumfahren. Drogen nehmen und rumfahren. Dieser Aufforderung komme ich doch gerne nach. Das war Gutz, Oliver M. Gutz, Sänger der Aeronauten, solo unterwegs mit neuer Platte. Er spielt live am Donnerstag, den 12. Dezember im Hafenklang. Dann sind Tokotronic zu Gast, geben ihr Tourabschlusskonzert im Übel und Gefährlich. Bestimmt schon seit längsten ausverkauft, das war auch kein Soundbeispiel von mir. Ich meine, die Band kennt ihr inzwischen auch alle seit Jahren, hoffe ich zumindest. Stattdessen noch ein Tipp fürs Nachtasyl für Donnerstag. Dort spielen drei Bands, und zwar Town of Saints, Honig und Dead Rocks. Das Ganze von dem Label About Songs oder wie auch immer. About Christmas Tour auf jeden Fall heißt das Ganze. Und ja, genau, hier kommen Dead Rocks mit ihrem Track, der heißt... Wie heißt er denn? Battle Hymns of the Fox. Songs raised on low costs and logins for Twitter. Heavy hitters and pro-eco-acts are discouraged by taxes who rely on facts that foxes aren't bitter. Call me a quitter. This battle is lost to the newborns and foster homes raised on low costs and logins for Twitter. Das waren Dead Rocks, übrigens eine Band aus Dänemark. Titel hieß Battle Hymn of the Fox Father unter Dead Rocks, also der Vater, der Rockmusik macht. Naja, Rock weiß ich wirklich, ne? Spielt zusammen mit Honig und Two of Saints am Donnerstag, den 12.12. im Nachtasyl im Rahmen der About Christmas Tour. Dann noch ein Tipp für Samstag, den 14.12. und zwar ein ganz hochkarätiger, nämlich Tosca. Tosca spielen live im Mojo Club am Samstag. Tosca, das sind Richard Dorfmeister und Rupert Huber. Die beiden kommen aus Österreich, machen auch schon seit, ich weiß nicht, Mitte der 90er Jahre zusammen Musik, haben diverse Alben rausgebracht. Zuletzt erschien Odeon irgendwann 2013 und die beiden treten auf mit zwei Gastsängern, deren Namen wirklich ziemlich hochkarätig sind. Nicht zu einem Robert Gallagher, den kennt man noch von Galliano oder auch Ed Singer. Und dann ist noch Kath Coffey dabei von den Stereo MCs. Also große Gastsänger bei Tosca, wenn sie am Samstag im Mojo Club auftreten. Hier kommt ihr Track Stuttgart. Antes o meu coração tocava só pra Cira. Antes é que o meu cordão batia só pra Cira. Antes o meu coração tocava só pra Cira. Antes é que o meu cordão batia só pra Cira. Ensandecia a tropa, evocava o meu olhar que orbitava a sua volta. Mas quando apertava a tecla, nunca trocava a nota. O encanto bateu botas e eu vazei daquela festa. Bate pra Regina. Agora o meu coração toca pra Regina. Agora é que o meu cordão bate pra Regina. Ela é a moça certa carregando aquela tocha. Esse no vazio. Das waren Tosca mit ihrem Track Stuttgart. Am Gesang war zu hören Lucas Santana. Der ist nicht dabei, wenn Tosca live spielen im Mojo Club am Samstag, den 14. Dezember. Aber dabei Rob Gallagher von Galliano und Earl Singer und auch noch dabei Kath Coffey von den Stereo MCs. Also große Namen am Samstag im Mojo Club beim Konzert von Tosca. Also viel zu den Konzerttipps hier für die kommende Woche, was also alles in Hamburg so läuft. Weiter geht's mit neuen Platten und die Band Marfa aus Hamburg hat gerade eben eine EP veröffentlicht mit 4 schönen Pop-Tracks drauf. Die heißt Roller Skate Skinny. Davon hören wir den Track Imelda. Martha Imelda hieß der Track von der Roller Skate Skinny EP und bei dem Gitarrensolo zwischendurch klang ja fast schon Dinosaur Junior'sche, wie soll man sagen, Anklänge hier durch bei dieser Geschichte. 4 Tracks drauf. Roller Skate Skinny heißt das neueste Werk von Martha. Und ich glaube, irgendwann im Januar spielen sie auch live in der Astra-Stube, habe ich mal irgendwie so im Kopf. Clara Hill sind eine Band, die, glaube ich, aus Berlin kommen, die lange keine Musik mehr gemacht haben. Ich glaube, 4 Jahre liegt die letzte Platte zurück. Walk the Distance heißt nun ihr neuestes Werk. Und es gibt viele komische Instrumente drauf zu hören. Bulgarische Plastikgitarren neben komischen Kinderklavieren und so weiter und so fort. Hier kommt Clara Hill mit ihrem Lost Winter.